Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 413 an Schiller. Geschäfte und Zerstreuungen bringen immer wieder neue Geburten ihrer Art hervor, so daß ich mich fast entschließen möchte, nur auf einen oder ein paar Tage zu ihnen hinüberzukommen, weil ich noch keine ruhige Zeitfolge vor mir sehe. Gestern haben wir eine neue Oper gehört. Cimarosa zeigt sich in dieser Komposition als einen vollendeten Meister. Der Text ist nach italienischer Manier und ich habe dabei die Bemerkung gemacht, wie es möglich wird, dass das Alberne, ja das Absurde sich mit der höchsten ästhetischen Herrlichkeit der Musik so glücklich verbindet. Es geschieht dieses allein durch den Humor, denn dieser, selbst ohne poetisch zu sein, ist eine Art von Poesie und erhebt uns seiner Natur nach über den Gegenstand. Dafür hat der Deutsche so selten Sinn, weil ihn seine Philisterhaftigkeit jeder Albernheit nur ästimieren lässt, die einen Schein von Empfindung oder Menschenverstand vor sich trägt. Hier schicke ich eine eigne Erscheinung, eine Ankündigung, dass ein letzter Abkömmling der alten Nürnberger Meistersänger eine Auswahl seiner Gedichte herausgeben will. Ich kenne schon manches von ihm und habe leider versäumt, ihn in Nürnberg selbst zu sehen. Er hat Sachen gemacht von Humor und Natürlichkeit, die leicht ins reinere Deutsch zu übersetzen wären und deren sich niemand schämen dürfte. Wir erhalten das Buch durch Knebeln, wenn es herauskommt. Dieser Freund ist nun wieder in Ilmenau angelangt. Seine Schöne wird in wenig Tagen abreisen, um ihm das Joch der Ehe auf den alten steifen Nacken zu legen. Da ich ihm herzlich gut bin, so wünsche ich ihm zu diesem Unterfangen das möglichste Glück. Von allem Übrigen bald auf ein oder die andere Weise mündlich. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Weimar am 31. Januar 1798. G. Könnten Sie nicht gelegentlich erfahren, ob Justizrat Boje die 6 Bände meiner neuen Schriften erhalten hat, die ich ihm mit Dank für Cellini schon am 6. Juni gesendet habe? Bis jetzt vernahm ich noch nichts von ihm.